Text 21. Ein Staatsfeind mit Lehrstuhl. Zum Gedächtnis an Johannes Agnoli. Eine Sendung von Stefan Griegert. Lenin empfahl den Revolutionären, sich in Zeiten der Konterrevolution in Geduld und Theorie zu üben. Der linkskommunistische Kritiker Johannes Agnoli hingegen setzte auf Geduld und Ironie. Auf den Einwand, es sich damit im falschen Ganzen hedonistisch bequem zu machen, entgegnete er: Man braucht doch kein Jesuit, Jakobiner oder Bolschewik zu sein, bloß weil man vorhat, den Staat zu zerstören. Der echte Revolutionär muss sich immer einen Rest von Ironie und Selbstironie bewahren. Kommunismus ist wichtig, aber Ossobuco ist auch nicht ohne. Mit dieser ironischen Distanz versuchte Agnoli, sich die verdummenden und die Revolutionäre in den Reformismus treibenden Zumutungen der spätkapitalistischen und postfaschistischen Gesellschaft, so gut das eben geht, bis zu seinem Tode vom Leib zu halten. Am 4. Mai diesen Jahres ist Johannes Agnoli im Alter von 78 Jahren im italienischen Lucca verstorben, wohin er sich nach seiner Emeritierung Anfang der 90er Jahre zurückgezogen hatte. Dort verunsicherte er, als wegen Verunglimpfung des Staates und anderer Straftaten gegen ihn ermittelt wurde, seine Arbeitgeber und die Justiz ebenso wie seine akademischen Kollegen und Kolleginnen, indem er sie mit Texten wie dem Versuch, Strafkammer und Staatsanwaltschaft über Faschistoides und Form Staat aufzuklären, traktierte. Agnoli hat sich schon früh einer allgemeinen Kritik der Politik, eine Begrifflichkeit, die sich bereits beim jungen Marx finden lässt, aber im Marxismus keine große Beachtung gefunden hat, zugewandt. Seine 1967 erstmals erschienene Transformation der Demokratie gilt als einer der einflussreichsten Texte der außerparlamentarischen Opposition im deutschsprachigen Raum. Damals wurde Agnoli nicht nur in der linken Bewegung und im linksakademischen Bereich zur Kenntnis genommen, sondern ebenso in etablierten und staatstragenden Publikationen rezipiert. Zeitlebens ging es ihm nicht um eine Rettung der Politik oder um eine Verteidigung der politischen Sphäre gegen die ökonomische, wie wir es heute vom reformistischen Teil der globalisierungskritischen Bewegung kennen, sondern schlicht um die Abschaffung der Politik, also des Staates. Im Juni 2003 fand in Berlin eine Veranstaltung in Erinnerung an Johannes Agnoli, diesen Staatsfeind auf dem Lehrstuhl, statt, die bewusst einen Kontrapunkt zu den offiziellen Gedenkveranstaltungen am Berliner Otto-Suhr-Institut setzen wollte. Michael Heinrich, Redakteur der Berliner Zeitschrift Prokla und Autor des Buches »Die Wissenschaft vom Wert«, erläuterte dort, worum es Agnoli in seiner Kritik der Politik wesentlich gegangen ist, die Kritik an der Form Staat. Form Staat ist zu unterscheiden von Staatsform. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Staatsform, es geht auch nicht um bestimmte Art von Politik, die man kritisiert und der man dann eine bessere Politik entgegensetzt, sondern das, was Agnoli mit

Lo spagnolo accoltellato e colpito con catene poco dopo aver lasciato il centro sociale Leoncavallo è stato oggi interrogato dalla Digos all'ospedale Fate Bene Fratelli. La notte del 18 maggio 1991 un incendio distrugge completamente il centro sociale cortocircuito a Cinecittà. Nell'incendio muore un ragazzo di colore, Auro Bruni. È successo che chi voleva incendiare questo centro sociale probabilmente non si aspettava di trovare delle persone. Quando ha trovato Auro non ha esitato a colpirlo con una botta sulla testa, poi non contenti lo hanno cosparso di benzina e hanno poi dato fuoco, per cui Auro si è completamente carbonizzato, sono state ritrovate soltanto alcune parti. Ad appiccare le fiamme sono stati gli skinheads. Ad appiccare le fiamme sono stati gli skinheads. Per noi fascismo significa onore e fedeltà. Auch wenn Angioli gewiss nicht in allen Punkten mit dem Traditionsmarxismus konsequent gebrochen hat, seine Überlegungen beispielsweise zur Involution der Demokratie und zur Herausbildung eines autoritären Staates rechtsstaatlichen Typs gehören nach wie vor mit zum Wichtigsten, was die Linke nach 1945 produziert hat. Angioli wird sowohl aufgrund der Treffsicherheit seiner Formulierungen, man denke nur an seine viel zitierte Kennzeichnung der Parteienvielfalt der BRD als plurale Fassung einer Einheitspartei, als auch wegen seiner unwiderstehlichen Ironie, die er als notwendigen basso continuo der Kritikbegriff in Erinnerung bleiben. Tanta mazzata bigliate, una buona l'ammarata. È nata. Nata! Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. È nata. Nata! Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. Savetta vere e uno spazio popolare non è buono, perché controculturale magari, perché rompo cazzo troppa gente, sì, ma allora perché tu ma vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se non sta un'armatura o straccio buono, perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurami se senti che ti inariscerà a me strunzate 40 anni e potere, perché la gente te ne fa messa fa strunziate, tu ma manno celerina ma sgomberà a me, ma non basta manganiello modo perché non mi fai più male a giambara da care. Einer der letzten Vorträge von Johannes Angioli über die Verhärtung der politischen Form, den er im April 2001 in Wien gehalten hat, ist in dem Sammelband Transformation des Postnazismus, der deutsch-österreichische Weg zum demokratischen Faschismus, veröffentlicht worden, der 2003 im Freiburger Saira Verlag erschienen ist. Die gesammelten Schriften von Angioli sind ebenfalls im Saira Verlag erschienen, wo auch zwei von Joachim Bruhn, Manfred Dahlmann und Clemens Nachbarn herausgegebene Festschriften zu Angiolis 70. und 75. Geburtstag veröffentlicht wurden. Ein Nachruf auf Johannes Angioli von Florian Makel findet sich in der Nummer 45/2003 der Printausgabe von Kontext 21 und ist auch in der Internetausgabe unseres Mediums verfügbar. Gestaltung der Sendung: Stefan Gregert.